Der Argentinier Gaspar Noé ist einer dieser Regisseure, dessen Filme polarisieren. Extrem wie Lars von Trier lotet Noé die Abgründe menschlichen Daseins aus. In Irreversibel ließ er Monica Bellucci brutal vergewaltigen. In Enter the Void schickt er seine Figuren durch einen mörderischen Drogentrip durch Tokio. Jetzt hat Gaspar Noé bei den Filmfestspielen in Cannes seinen neuen Film vorgestellt mit dem Titel Love. Es soll ein Porno sein, Filmkritikerin Anke Lewicke in Cannes. Und deshalb gab es wohl einen ziemlichen Run auf die Tickets, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Der Film war Mittwochnacht angesetzt, Mitternachtsvorführung. Ich bin brav eine Stunde vorher hingegangen, habe mich eingereiht. Und erst dachte ich, ach, das Warten wird ja langweilig. Aber nein, weil Cannes ist ja so eine höfische Gesellschaft mit strengen Etiketten. Die konnte ich dann schön beobachten. Die ganzen Kameraleute, Fotografen, die auch Smoking tragen müssen und fliegen. Und dann die Leute, die über den roten Teppich gehen. Da konnte ich kontrollieren, eben, ob die Frauen auch High Heels tragen. Und dann ist es so, dass eben die Filmteams sich immer die Musik aussuchen dürfen. Da gab es dann eben Love to Love You Baby oder Sex Machine. Da sollte man schon so ein bisschen eingestimmt werden. Ja, und dann kam Gaspar Noé mit seiner Truppe, flanierte über den roten Teppich. Ja, und dann wurden auf einmal die Tore zugemacht. Und ich saß mit 500 anderen Leuten dann da und wir kamen einfach nicht mehr rein. Und das passiert eben häufig in Cannes. Die Show am roten Teppich stimmte. Unten im Saal ist auch alles voll, aber oben die Ränge sind leer. Ja, also das ist schon ein Widerspruch. In Cannes soll das Kino gefeiert werden, aber ohne uns, ohne das Publikum. Gesehen hast du den Film später dann natürlich trotzdem noch. Warum werden denn auf dem renommierten Filmfestival von Cannes überhaupt Pornos gezeigt? Naja, Cannes hat ja einmal so zwei Seiten. Da gibt es die Welt des Glamours, der Filmkunst. Und wenn du aber in die Eingeweiden dieses Festivalpalais gehst, dann findest du dich im Filmmarkt wieder. Und da geht es natürlich knallhart ums Geschäft. Da wird alles verkauft, Horror, Trash, eben auch Pornos. Das ist so die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass es ja schon seit langem Autorenfilme gibt, die mit pornografischen Bildern arbeiten. Also da muss man nur an den Klassiker im Reich der Singe von Nagisa Oshima denken oder Blau ist eine warme Farbe, der vor 2 Jahren hier eben in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Zuletzt Nymphomaniac von Lars von Trier. Und die Trennlinie kann man ja eigentlich ganz leicht ziehen. Ne? Beim Porno gibt es so eine Mini-Narration, die eigentlich nur so ein Vorwand für den nächsten Höhepunkt ist, während der Autorenfilmer ja wirklich versucht, mit pornografischen Bildern etwas zu erzählen über das Verhältnis, über die Gefühle und so weiter. Ja, und Pornografie heißt ja auch expliziter Sex muss gezeigt werden. In welche Kategorie fällt nun der neue Film von Gaspar Noé? Ja, also er versucht schon in die zweite Kategorie zu fallen. Also es gibt schon mehr als eine Rahmenhandlung. Und man könnte aber auch sagen, der Untertitel von dem Film könnte einfach sein, das geplatzte Kondom. Also wir lernen Eureka und Murphy kennen. Zunächst hast du auch eine Erektion, die du siehst, dann eine lange Sexszene. Und während sie Sex haben, wünscht sie sich eben mal Sex mit einer Frau zu haben. Gut. Nächste Sexszene, sie haben zu dritt Sex mit Omi, der neuen Nachbarin. Dann ist Eureka mal weg, dann hat Murphy Sex mit der neuen Nachbarin. Ja, da platzt das Kondom und es gibt Kind. Und jetzt hat er auf einmal eine Kleinfamilie und er sehnt sich aber die ganze Zeit nach Eureka zurück. Und dann wird diese Liebe nochmal in Rückblenden erzählt, das Kennenlernen, die romantische Phase, wie man immer intimer wird. Und aber in jeder Phase sieht der Sex gleich aus. Also es wird eigentlich gar nichts mit den nackten Körpern, über das Verhältnis der Gefühle erzählt, über das Begehren, wie sich das verändert. Also es ist eigentlich auch ein bisschen voyeuristisch letztlich alles. Und es ist ja auch ein 3D-Film geworden. Macht das denn Sinn in einem Porno, der sich ja weniger auf 3D-Landschaften konzentrieren dürfte, sondern vor allem auf Nahaufnahmen von Haut und Haaren? Ja, also außer Untertitel ragt eigentlich wenig ins Bild, kann man nur sagen. Und du hast es schon angesprochen, weil bei 3D kann man eben nur in langen Einstellungen drehen. Deshalb baut sich die Kamera eben auch immer oben auf und dann gibt es eine Schwarzblende, dann gibt es einen Stellungswechsel. Also es gibt eben nicht diese intimen, fragmentarischen Körperaufnahmen, die eben auch sowas erzählen könnte, wie man sich in der Liebe, im Sex verliert. Man bleibt eben mit der Kamera außen vor und im Grunde kann ich nur sagen, gut, du siehst Erektion, du weißt, dass Frauen wieder Schamhaare tragen, aber mit der Nacktheit, das ist alles so banal, voyeuristisch und letztlich wird es doch nur wie im Porno ausgestellt. Gab es denn vielleicht in anderen Filmen erotische Szenen, wo du sagen würdest, das war eigentlich viel spannender als Love von Noé? Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Und Erotik muss ja nicht immer explizit erzählt werden. Also ich muss nur an Kate Blanchett denken in dem Film Carol, wenn sie da sitzt und mittags einen trockenen Martini trinkt und dazu pochiertes Ei mit Spinat isst. Das sieht einfach schon sensationell aus mit ihren roten Lippenstift und dazu passend die roten Fingernägel. Und Michael Caine spielt ja in Youth so einen Mann, der eigentlich so nachtrauert, ja, seiner eigenen Männlichkeit. Und dann sieht er mal eine junge Frau und dann geht die Kamera auf sein Gesicht und dieses Gesicht, diese ganzen Erinnerungen, das spricht alles Bände und dann sagt ihm seine Tochter mal auf einmal, du, weißt du eigentlich, dass ich gut im Bett bin? Und dann sagt Michael Caine, ja, das weiß ich, weil ich auch gut im Bett war und man glaubt es ihm wirklich aufs Wort. Über Love, den Nicht-Ganz-Porno von Gaspar Noé und andere erotische Erlebnisse aus Cannes, Anke Lewicke, Anke, besten Dank.